Bekenntnis. Ich, Sohn einer Analphabetin, Sohn eines Schuhmachers, unbekannter Sänger, singe mir selbst dieses Lied. Aus tiefster innerer Seele strömt es heftig hervor, und ich greife zur Feder und setze Sinn um Sinn. Denn viel habe ich zu sagen, mein eigener Inkassant bin ich. Ich rase durch die Straßen meiner Empfindungen, und was ich fordere, ist heiligstes Bekennen.